Amen. Amen. Today we are going to continue with our message, trust. Heute geht es weiter mit unserer Botschaft über Vertrauen. On va continuer avec nos messages, le message de la confiance. Trust. Vertrauen. Confiance. Before I start from where I plan to start, as I was preparing just for minutes to come, the Lord quickly gave me here. He said, here must be the first to preach before going to the other side. Amen. Bevor ich in die Gemeinde gekommen bin, hat mir der Herr nochmal gesagt, dass hier eine bestimmte Stelle ist, die ich als erstes predigen soll, bevor wir mit den anderen Bereichen weitergehen. Avant d'entrer dans l'église, le Saint-Esprit m'a donné un message que je dois communiquer avant de commencer avec la prédication principale. The Lord said, to be able to continue in Him and with Him, we must learn to love correction. Hat gesagt, um in der Lage zu sein, mit ihm weiterzumachen, müssen wir Belehrung lieben. L'Éternel m'a dit que si on veut être capable de continuer le chemin avec lui, on doit aimer la correction. We must learn to love correction. Wir müssen lernen, Belehrung zu lieben und Umkehr zu lieben. On doit aimer la correction et aussi aimer se repentir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. If you go to, let's go to Proverbs 3, please. Proverbe 3. Proverbs 3. Verses 11 and 12. 11 und 12. Versets 11 et 12. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. For whom the Lord loveth, he correcteth, even as a father his son, in whom he delighted. Praise the Lord. Amen. Whom the Lord loveth, he correcteth. Den der Herr liebt, den wird auch belehren. Qui, si l'Éternel t'aime, il va aussi te corriger. Means we must learn to love correction. Wir müssen lernen, Belehrung zu lieben. Ça veut dire qu'on doit apprendre à aimer la correction. Praise the Lord. Alléluia. If he does not love us, he will not correct us. Wenn uns nicht lieben würde, würde uns nicht belehren. Parce que si l'Éternel nous aime pas, il va pas nous corriger. And this correction, you know, when we are correcting one another, we are to love it. Und wenn wir einander belehren, sollten wir das lieben. Donc ça veut aussi dire que si on se corrige l'un et l'autre, on doit aussi l'aimer. We never correct anybody in the flesh. Wir belehren niemanden im Fleisch. Parce qu'on ne corrige jamais une personne dans la chair. We always correct people in the spirit. Dans le Geist. On fait seulement dans l'esprit. And if it is coming from the spirit, it's coming from the Holy Spirit. Wenn es im Geist ist, kommt es vom Heiligen Geist. Et si ça vient de l'esprit, ça vient du Saint-Esprit. We don't have evil spirit, we have Holy Spirit. Wir haben keinen bösartigen Geist, wir haben den Heiligen Geist. On n'a pas un esprit mauvais, on a le Saint-Esprit. Our correction, you know, sometimes you see it as man correcting you. It's not man, it's Christ correcting you. Bei der Belehrung denkt man oft, dass es der Mensch ist, der einen belehrt, aber es ist nicht der Mensch, es ist Christus. De temps en temps, on pense que c'est l'être humain qui nous corrige, mais c'est pas l'être humain, c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous corrige. Praise the Lord. Amen. He said, the Lord correct those he loves. Der Herr belehrt die, die er liebt, and not those he hates. Und nicht die, die er hasst. Parce que l'Éternel corrige les personnes qu'il aime, pas les personnes qu'il déteste. He's correcting you to also to mean, you know, you should know the meaning that it is his loving you. Wir sollten die Bedeutung verstehen, dass es seine Liebe ist, dass er uns damit seine Liebe beweist, mit dieser Belehrung. On doit comprendre que c'est pas pour nous faire du mal, mais c'est plutôt une preuve de son amour envers nous. His correcting you should help you to know how much he loves you. Und diese Belehrung sollte dir zeigen, wie sehr er dich liebt. Et cette correction doit te faire comprendre à quel point il t'aime. If we don't love you, we will ignore you. Wenn wir dich nicht lieben, werden wir dich ignorieren. Und zulassen, dass du zerstört wirst. Parce que nous, par exemple, si on t'aime pas, on va te corriger, on va t'ignorer. He said the easiest way for Satan to steal, kill and destroy his children, take them away from him, is through correction. Der einfachste He said because the flesh hates correction. Weg, damit der Teufel stiehlt und zerstört ist durch die Belehrung, weil das Fleisch die Belehrung hasst. La Bible dit aussi que la manière plus facile pour le diable de voler, détruire et de voler est à travers la correction parce que la chair n'aime pas la correction. Because whoever you are correcting is in a natural world, it's a proof that you are greater than the person. But in Christ's world, is Christ is the love of Christ for you. Bei der natürlichen Welt nimmt man Belehrung als jemanden unterdrücken, oder dass einer, der größer ist, den anderen, den Jüngeren, den Kleineren halt unterdrückt. Aber in der Welt von Christus ist diese Belehrung ein Liebesbeweis. Parce que dans le royaume des cieux, la correction est une preuve d'amour, mais dans le monde, c'est quand quelqu'un se fait corriger, il a l'impression que la personne qui l'a corrigé est supérieure, donc ça lui donne un sentiment d'infériorité et la chair n'aime pas ça. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. C'est bon en Hébreu 12. En Hébreu 12. Amen. On voit ça même dans Hébreu 12. Amen. Amen. The natural world, when they correct you, you know, there is a proof. They always want to prove they know more than you. Mm-hmm. They are greater than you. But in Christ's world, it's a sign of love. Mm-hmm. It's a proof of love. How we love one another. Are not greater than one another. Nutzen Menschen die Belehrung, um andere Leute klein zu machen oder um sich zu profilieren, sich zu zeigen. Aber im Königreich Gottes ist es die Liebe Gottes, die dadurch manifestiert wird. Donc, encore une fois, dans le monde, quand quelqu'un te corrige, pas se vanter, mais pour montrer que cette personne est plus grande que toi. Mais dans le royaume de Dieu, c'est une preuve d'amour. We still have it later, but go here now. Hebrew 12, please. Hebrew 12. Hebrew 12. Yeah, from verse 7. Hebrew 12, from verse 7. Hebrew 12, verse 7. Okay, from verse 6, better. No, à partir de 6. For whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every son whom he receiveth. You see there? Amen. Amen. If you endure correction, God delights with you as with sons. If you love it and accept it and learn to repent, Christ is the one in charge of you. Wenn diese Züchtigung liebt und akzeptiert, dann ist Christus in Kontrolle in eurem Leben. Parce que si on accepte et si on aime la correction, c'est le Christ qui est en charge de notre vie. C'est lui qui dirige notre vie. He said, for what son is he whom the father chasteneth not? But if you be without chastisement, whereof all are partakers, then are you a bastard and not sons. Praise the Lord. Yeah. Amen. Mm-hmm. You know what bastard is in the natural world? Ihr wisst, was uneheliche Kinder sind. Vous connaissez la signification du mot bâtard dans le monde. It's also a bastard in the kingdom of heaven. Es gibt auch uneheliche what Kinder. What heaven called bastard? It's not what this world called bastard. In im Königreich Gottes. Mais ce que le royaume des cieux appelle bâtard n'a pas la même signification que celle du monde. Verse 9 says, furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? We have our spiritual Father. Wir haben unseren geistlichen Vater, Jesus, und es ist Christus Jesus, der uns belehrt, der uns reinigt. Nous, on a un Père spirituel qui nous corrige, qui nous nettoie. Verse 10, please. Verse 10. For they verily for a few days sustained us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Praise the Lord. Hallelujah. We go further later. Amen. Amen. He wants us to love correction. Er möchte, dass wir Belehrung lieben. Il veut qu'on aime la correction. Amen. Amen. Accept it, believe it, and repent. Sie akzeptieren, sie glauben und Buße tun. qu'on l'accepte, qu'on la croit et qu'on se repent. And not be like the Pharisees that we are always offended when the Lord corrected. Und nicht so wie die Pharisäer sein, die es immer wieder als Anstoß genommen haben, belehrt zu werden. Et qu'on soit pas comme les pharisiens qui étaient toujours offensés quand l'Éternel les corrigeait. Remember, you know, you still remember the Pharisees. Look at it in Matthew 15. Matthäus 15. Matthew 15. Sehen wir die Pharisäer. As the Lord was speaking to them, giving them the truth. Amen. In Matthew 15. Matthäus 15. Matthew 15. From verse 10, please. Verse 10. And he called the multitude and said unto them, hear and understand. Not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. Then, verse 12. Then came his disciples and said unto him, knowest thou that the Pharisees were offended after they heard the saying? They were always offended when Jesus corrected them. Sie haben immer Anstoß genommen, als Jesus sie verbessert hat. Seid nicht so wie sie. Ne savez pas quand les pharisiens étaient toujours offensés quand Jésus-Christ les corrigeait. Our correction is not to destroy you. It's to save you. Unsere Belehrung dient nicht zur Zerstörung, sondern zur Errettung. Parce que notre correction, la correction du Christ, n'est pas là pour te détruire, mais plutôt pour te réconforter, pour te réconforter. The Lord was, you know, here the Lord was revealing the truth to them. Der Herr hat ihnen hier die Wahrheit offenbart und hat sie belehrt, korrigiert. Ici Jésus-Christ est en train de leur révéler la vérité, il est en train de les corriger. Amen. Amen. And you know, Peter said the Pharisees are offended after your saying. Und Petrus hat gesagt, die Pharisäer haben Anstoß an dem genommen, was du gesagt hast. Et Pierre avait répondu à Jésus-Christ que les pharisiens sont offensés par ta parole. Are you offended because Jesus corrects you? Nimmst du Anstoß daran, weil Jesus dich belehrt hat? Est-ce que toi t'es offensé parce que Jésus-Christ te corrige? If you see it as love, you will love it. Wenn du es als Liebe siehst, as hate, you will hate it. Wirst du es hassen? And you will fight the people that correct you. Wenn du es als Liebe siehst, wirst du es lieben. Wenn du es als Hass siehst oder als Hass dies wirst du es hassen, du wirst die Leute sogar bekämpfen, die diese Belehrung geben. Si tu vois ça comme preuve d'amour, tu vas aimer cette correction. Mais si tu penses que c'est seulement pour t'attaquer, pour t'offenser, tu vas même combattre les personnes qui veulent te corriger, qui veulent t'aider. And fighting the people that correct you means fighting Christ. Und die Leute bekämpfen, die dich belehren, bedeutet Christus zu bekämpfen. Et si tu combats les gens qui sont en train de te corriger en Jésus-Christ, ça veut dire que tu combats Jésus-Christ automatiquement. Praise the Lord. Automatiquement. Because they don't have anything in common with you. There's nothing joining you together with them except Christ. And the Christ that same Christ is who is speaking in them and speaking through them towards you. Weil diese Menschen haben nichts davon, dich zu belehren. Ne? Sie haben keine andere Einheit mit dir außer Christus. Und wenn sie dich belehren, ist es nur wegen Christus. Und es ist Christus, der sie, der dich durch sie hindurch belehrt. Parce que la relation que tu as avec tes frères et sœurs en Jésus-Christ est Jésus-Christ. Donc, ils n'ont pas de propre propre avantage quand ils te corrigent. Donc, s'ils te corrigent, ils le font à travers Jésus-Christ. In this ministry, we are not busybodies. We mind our business. Christ is our business. Amen. We mind. Our focus is so much on Christ that to anything outside it, we don't go there. But you know, once something is coming out of Christ, one of us, or you know, there's something, or we are always there, because this is not just a church. In dieser Gemeinde sind wir nicht Leute, die einfach nur neugierig sind und in jeder Sache involviert sein wollen, jede Sache wissen wollen, sondern wir haben nur die Dinge von Christus im Kopf und suchen nur nach den Dingen von Christus. Aber weil wir nach Christus suchen, werden wir auch automatisch nach den Dingen involviert sein, die Christus angehen. Und weil du zu Christus gehörst, werden wir dann auch in deinem Leben involviert sein, wegen Christus. C'est pas qu'on est curieux, on veut tout savoir des choses qui passent dans ta vie. Non, ce qui nous intéresse, c'est Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ est numéro un dans ta vie, automatiquement, on sera aussi intéressé à ta vie. Parce que si tu es vraiment un enfant de Dieu, il s'agit seulement de Jésus-Christ pour toi dans ta vie. In verse 32, Jesus answered Peter. He said, but he answered and said, every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up. Let them alone. They be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into a ditch. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please let us learn to love correction. Lass uns bitte lernen, Belehrung zu lieben. S'il vous plaît, on doit apprendre à aimer la correction. It is the Lord that is correcting us. Denn if we are correcting one another. Denn es ist der Herr, der uns belehrt, wenn wir einander belehren. Parce que c'est l'Éternel qui nous corrige si on se corrige la, si on se corrige entre nous. Ouais. Amen. Amen. Amen. We should never go after who is correcting us. Wir sollten niemals die Person anfangen zu jagen und zu hassen, die uns belehrt. On n'a jamais détesté la personne qui nous corrige, ou voir la chair de la personne qui nous corrige. Praise the Lord. Hallelujah. We should never go after those that correct us. How, where, and when they correct us. No giving excuse of their correction. Let your focus be you to repent, and not anything about how they do it or what they are doing. Because that correction is coming from Christ himself. Wir sollten auch nicht versuchen, den Spieß umzudrehen und zu versuchen, dann anstatt die Belehrung einfach anzunehmen und Buße zu tun, dann darüber zu diskutieren, wie die Belehrung passiert ist und daraufhin das als Ausrede nehmen, die Belehrung nicht anzunehmen, weil die Art und Weise nicht richtig war, sondern es geht um das, was gesagt worden ist. Und das sollte man für sich herausnehmen und damit arbeiten. Et si quelqu'un te corrige, tu ne dois jamais te concentrer sur la manière dans laquelle la personne t'a corrigé. Mais il s'agit plutôt de ce que la personne a dit. Et si la personne a dit en Christ, tu dois seulement accepter cette correction et te repentir. Tu ne dois pas commencer à discuter ou à vouloir changer le thème, changer le sujet. Parce que à la base, il s'agit que toi, tu te fais corriger pour quelque chose que tu n'as pas fait en Christ, et pas de la manière dont ton frère ou ta soeur te corrige. I have noticed one thing the Lord loves so much. Mir ist eine Sache aufgefallen, die der Herr wirklich liebt. J'ai remarqué une chose que l'Éternel aime vraiment. He loves those that love correction. Er liebt die Belehrung lieben. Il aime ceux qu'ils aiment la correction. He loves those that are not offended when they are corrected. Er liebt die, die keinen Anstoß daran nehmen, wenn sie belehrt werden. Il aime ceux qui sont pas offensés quand ils se font corriger. He loves those that will not point fingers when they are being corrected. Er liebt die, die nicht mit dem Finger auf andere zeigen, wenn sie belehrt werden. Il aime ceux qui pointent pas du doigt sur d'autres personnes quand ils se font corriger. He loves those that will not say Abba, but always bet when they are corrected. Die diese Belehrung annehmen ohne ein Aber. Il aime ceux qui se laissent corriger sans contradiction. He loves those that are ready for repentance. Die bereit sind für Belehrung. Il aime ceux qui sont prêts à se repentir. The Lord corrected Peter in several places. Der Herr hat Petrus an mehreren Stellen belehrt. L'Éternel a corrigé Pierre, par exemple, dans plusieurs endroits dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Remember when Peter was walking on the sea and he began to drown because of he took his focus away from Christ. And Jesus, when he now called upon Jesus, Jesus said, "Why do you doubt?" That's correction. Als Petrus anfing zu sinken. You should never doubt. Und er um Hilfe geschrien hat, um Jesus, und Jesus ihn dann gepackt hat, ihn gerettet hat, hat Jesus ihm auch gesagt, weshalb hast du gezweifelt? Mm. Und das war auch eine Art Belehrung. Quand Pierre, par exemple, marchait sur l'eau et il a commencé à couler, quand Jésus-Christ l'a sauvé, il a aussi dit, pourquoi tu n'as pas cru en moi. C'est aussi une manière de corriger Pierre. And also, you know, Paul corrected Peter. Peter, as he was eating with, you know, when Paul was not there, he was eating with the Gentiles. Immediately, he saw Paul, he took his hand away, pretended that he was not eating with them. And Paul corrected him. Amen. He said, Galatians 2, 11 to 14. You can go there and read it yourself. Amen. Mm. You know, Peter was not offended. Mm. Oder auch, als eine Situation gab, wo Petrus mit Heiden zusammen gegessen hat und Paulus das gesehen hat. Und als Petrus den Blick von Paulus erkannt hat, hat er seine Hand schnell weggezogen, um als ob er das nicht getan hat. Und versuchen sich rauszureden. Und Paulus auch gesagt, was soll das? In aller Öffentlichkeit hat er ihn dann zurechtgewiesen. Oh, ich habe doch gesehen, was du gemacht hast. Was tust du da? Er hat ihn öffentlich zurechtgewiesen, sein Bruder. Mm. Oder quand quand Paul a corrigé Pierre quand il était en relation avec des incroyants, quand il a vu le regard de quand Pierre avait vu le regard de Paul, il a retiré sa main, il a fait comme si de rien n'était. Mais là, Paul directement a corrigé Pierre, il a demandé directement et il a corrigé publiquement. And in 2 Peter 3, we are not going there, please. If you read there, you see that even Peter, he commented on Paul, that what Paul wrote about is hard to understand. You need the power of the Holy Spirit to understand it. You know, he praised even Paul and said, I just love the law that he followed. How his focus is so much of the law. In spite of the correction. Und auch in 2. Petrus lesen wir, wie Paulus, in 2. Petrus lesen wir, wie Petrus darüber spricht, dass die Dinge, die Paulus sagt, sehr hart sind und echt nur für Leute sind, die wirklich reif sind. Und er diese Offenbarung, die er von Christus immer wieder empfängt, halt einfach toll findet und feiert und dankbar ist für diesen Bruder, den er gewonnen hat in Christus. Und er sagt diese Dinge, obwohl er von Paulus schon oft hochgenommen worden ist, sozusagen, schon oft belehrt worden ist, aber er ist auch sehr dankbar dafür, dass er einen Bruder hat, der auf ihn achtet. Mm. On peut aussi voir dans 2 Pierre, que Pierre lui-même dit qu'il est reconnaissant pour son frère Paul, qui malgré qu'il le corrige souvent, qu'il est reconnaissant et qu'il remercie l'Éternel qu'il a autant de révélations et qu'il est capable à corriger ses frères et sœurs en Jésus-Christ. Malgré qu'il se fait corriger par un frère, il est quand même reconnaissant à l'Éternel parce que ce frère est capable de corriger en Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 16, let's go to this very one. Matthew 16. Matthew 16. And see how 16. The Lord rebuked Peter. In spite of the rebuke, Peter was not offended. A lot of us will be offended today if Jesus called us Satan. In Matthäus 16 sehen wir, wie Jesus Petrus belehrt und ihn sogar Satan nennt. Aber Petrus nimmt das einfach hin und akzeptiert das. Aber einige von uns würden das nicht auf uns sitzen lassen. Wir würden diskutieren. From verse 20. Matthäus 16, Matthäus 16, 20. On va voir que malgré que Jésus-Christ a vraiment rejeté Pierre, il a même... enfin, il a parlé à l'esprit, mais il a dit derrière moi, Satan. Nous aujourd'hui, on serait pas capable d'accepter cette correction. On sera vraiment offensé. Praise the Lord. They charged his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. 21. From that time forth, began Jesus to show unto his disciples how that he must go into Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. Verse 22. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. But he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan, thou art offense unto me. For thou savourest not the things that be of God, but those that be of men. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, for Jesus, flesh is not an issue for him. He does not even see it. He sees Satan direct. Für Jesus ist das Fleisch gar kein Problem. Er sieht direkt den Satan, Also das Fleisch kann ihn nicht täuschen. Er sieht direkt den Satan dadurch. No flesh can deceive him. Pour Jésus, la chair n'est pas important. Il voit toujours l'esprit qui est derrière la chair. Et là, il a directement vu Satan. Il a directement rejeté le diable. We should not allow any flesh to deceive us, please. Wir sollten nicht zulassen, dass irgendein Fleisch uns täuscht, ne? Oh, donc on ne doit pas se laisser confondre par la chair. Amen. Like yesterday, you know, as I've said it before when we were in the worship, that somebody, you know, said I dress well, I dress well, I look beautiful for my husband. I said no, because I know the husband is talking about. Mm-hmm. It's of the flesh and not of the spirit. Mm-hmm. Amen. I said I dress for Christ Jesus. And not for man. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And we should know that should be what we do. Mm. Whatever we do, we dress for Christ Jesus. Mm. If you are beautiful, you are beautiful for him. Mm. Whatever you are doing, you please Christ and not man. Mm. Und ich habe euch ja auch gestern das Zeugnis erzählt, oder auch heute eben, dass diese Frau auf diesem Trödelmarkt mich die ganze Zeit versucht hat, mir zu sagen, dass ich so gut aussehe, weil ich mich extra zurecht mache für meinen Ehemann, dass ich deswegen so toll aussehe, weil ich mich ja immer wieder zurecht mache für meinen Ehemann. Und ich musste sie halt rejecten, ich musste ihr halt sagen, dass, hör auf das zu sagen, weil ich weiß, dass sie nicht von meinem geistlichen Ehemann Jesus Christus spricht, sondern von meinem physischen. Und deswegen musste ich sie zurechtweisen und ihr sagen, ey, ich kleide mich oder ich werde von Jesus Christus höchstpersönlich eingekleidet und nicht für Menschen, nicht von Menschen, sondern von Christus allein und für Christus alleine. Et je vous ai parlé de la dame que j'avais vue hier au marché qui me faisait des compliments parce que je m'habille toujours bien pour mon mari et tout, mais je lui ai fait comprendre que quand je m'habille bien, je le fais seulement pour Jésus-Christ. Donc tout ce que fais, c'est pour Jésus-Christ. Si tu es beau, tu dois soumettre ta beauté sur Jésus-Christ et tu dois le faire seulement pour Jésus-Christ, pas pour l'être humain. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You can see here in verse 22, the good of this world. What is world we call good? Das Gute dieser Welt. Et on peut voir dans verset 22 ce qui plaît à la chair, ce qui plaît au monde. What is world we call love? Was diese Welt Liebe nennt. Ce que ce monde appelle l'amour. Is evil before Christ. Ist bösartig für Christus. Mais c'est mauvais aux yeux de the love that is coming from Satan. Die Liebe, die vom Satan kommt. That's what Jesus said here. Das was Jesus hier sagt. Parce que Jésus-Christ nous fait comprendre que c'est l'amour du diable qui parlait à travers Pierre. You can see here that Jesus is saying, this is not my own kind of love. Mm. My love is not evil. Mm. You see, he said it. He said, then look at it again, verse 22. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, be it far from thee, Lord. This shall not be unto thee. Because Jesus said that he will suffer and be killed. You can see the good of this world. You can see the love of this world. But Jesus said, this is not what I call good. Positive speaking is not what I call good. Positive thinking is evil before me. We take Christ, we have the mind of Christ. Positives Denken ist bösartig vor Christus. Wir denken Christus, wir haben die Gedanken vom Königreich, von Christus. On doit avoir les pensées de l'éternel, les pensées du royaume des cieux, pas les bonnes pensées, les pensées positives de ce monde. Parce que les bonnes pensées de ce monde sont l'opposé des pensées de l'Éternel. You know, 2 Corinthians 2 says we have the mind of Christ and not positive mind. In 2. Korinther 2 steht, dass wir die Gedanken von Christus haben und nicht positive Gedanken. Dans 2 Corinthiens, il est même écrit qu'on a les pensées de l'Éternel, de Jésus-Christ et pas les pensées positives de ce monde. Pardon. It did not say we have good mind. Hier steht nicht, dass wir gute Gedanken haben. Il n'y a pas écrit qu'on a des bonnes pensées. But the mind of Christ. Mais les Gedanken von Christus. Mais les pensées de l'Éternel, les pensées du Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. If you look at the world and religion today, it's always a good mind. Wenn du die Welt und Religion siehst, dann ist good heart. Es geht es immer um gutes Herz, gute Gedanken. Et si tu examines les pensées de la religion aujourd'hui, il s'agit toujours d'avoir des bonnes pensées, d'avoir un bon cœur, mais selon le monde, selon le système de ce monde. positive mind, good mind, they are all flesh and blood. But, you know, Christ, the mind of Christ is of the spirit. Die Gedanken von Christus sind vom Geist, aber diese Fleisch und positive Gedanken sind halt Fleisch. Les pensées du Christ sont toujours viennent toujours de l'esprit, mais les bonnes pensées de ce monde ou un bon corps de ce monde, c'est charnel. Praise the Lord. Hallelujah. A lot of us will hate Jesus for this. Viele von uns werden Jesus deswegen hassen. Beaucoup d'entre nous vont détester l'Éternel. We will fight him because he said it openly. He did not take Peter to a corner and rebuke him. It was an open rebuke. Na, viele würden ihn beiseite nehmen dann für privaten belehren, aber es war öffentlich, eine öffentliche Belehrung. Mais Jésus-Christ a corrigé Pierre publiquement donc devant tous les autres disciples, et beaucoup d'entre nous aujourd'hui seraient offensés si Jésus-Christ ne prend pas de côté ou le fait en privé. He said in verse 23, but he turned and said unto Peter, Amen. Get thee behind me, Satan. Praise the Lord. Hallelujah. You can see he called Peter Satan. Are you getting it? Ich kann sehen, dass er Petrus Satan genannt hat. On peut voir qu'il a appelé Pierre Satan. Today, hey, people are offended. Amen. Let us humble ourselves before Christ. You can see how Peter humbled himself. He did not attack Jesus. And I rebuked Jesus and said, hey, what are you saying? You can see it, the humility. Peter accepted the blame and repented. Amen. Amen. Ihr seht hier die Demut, er hat diese Belehrung angenommen und hat sich da, hat das akzeptiert und hat nicht deswegen diskutiert oder war traurig. Arguing. Und hat nicht diskutiert. On peut voir à quel point Pierre était humble. Il n'a pas commencé à discuter, il n'était pas offensé par la parole du Christ, mais il a accepté la correction et s'est repenti. He said, for thou savoureth not the things that be of God, but those that be of men. Things are either of God or of men. Dinge sind entweder von Gott oder von Menschen. You see that? On peut voir que les choses soit de l'homme ou soit de l'Éternel. Il n'y a pas une troisième option. Do you see that? It's not of God. It's not of men. It's just, you know, if it is of men, it means it's of Satan. Jesus. That's why he said, get thee behind me, Satan. It means if it is of men, it is of Satan. That's why he rebuked it. Dinge sind entweder menschlich oder von Christus, also entweder teuflisch oder von Christus. Da gibt es keinen Mittelpart. Und man sieht ja auch, dass das Menschliche mit dem Teuflischen gleichzusetzen ist, weil er hier erstmal gesagt hat, weiche von mir, Satan. Er hat nicht gesagt, weiche von mir, Mensch, sondern weiche von mir, Satan. Und dann gesagt, das, was du tust, ist menschlich und nicht göttlich. On peut voir que Jésus-Christ a dit, arrière, Satan, éloigne-toi de moi, tu. Est pour moi un obstacle car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées tout humaines. Donc on peut voir que il y a deux options, soit tes pensées sont celles de Dieu, sont celles de l'esprit ou celles de la chair. Et quand on parle de la chair, on parle automatiquement du diable. Donc soit tu as des pensées qui viennent de l'esprit ou des pensées humaines qui sont égal des pensées du diable. Amen. Amen. You know, whatever decision you take, if it is not of God, it's of man. Of man means of Satan. Wenn sie nicht von Christus ist, ist sie von Menschen. Wenn sie von Menschen ist, ist sie vom Teufel. Donc, peu importe quelle décision tu prends, si elle n'est pas de l'esprit, si elle n'est pas de l'éternel, elle est de la chair. Et si cette décision est de la chair, elle est automatiquement du diable. In verse 24, very interesting. Verset 24. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please let us love correction. Lass uns bitte Belehrung lieben. On doit aimer la correction. Amen. Amen. Another example is First Samuel. Ein anderes Beispiel ist 1. Samuel. Un autre exemple est 1 Samuel. Amen. 1 Samuel 13, from verse 5 to 14. If we go there, amen. 1 Samuel 13. Let's go there. 1 Samuel 13. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. From verse 5. 1 Samuel 13, de verset 5 à 13. Because of time, you can see from verse 5 that we are having problem. King Saul and the Philistines. Amen. There were fights. Und die Philister hatten ein Problem. Es gab einen Kampf. On peut voir qu'il y avait un problème que les Philistins avaient un combat avec les Israéliens. Amen. Amen. And this verse, because of time, and praise the Lord. Amen. Verset, let's start from verse 8. On commence à partir de verset 8. And he tarried 7 days, according to the set time that Samuel had appointed. But Samuel came not to Gilgal, and the people were scattered from him. And Saul said, praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And Saul, you can see it if you read it at home. You will see that, or read it anytime you have time, please. You see how King Saul did not wait for the Lord. Is it that König Saul eben nicht auf den Herrn gewartet hat? Et on peut voir que le roi Saül n'a pas attendu l'Éternel. He did not wait upon the Lord. Hat nicht auf den Herrn gewartet. Er hat pas attendu l'Éternel. Allow the Lord's time to be your time. Lass du das die Zeit des Herrn deine Zeit aus. Et on doit permettre que le temps de l'Éternel soit aussi notre temps. If the Lord's time was King Saul's time, time will not fall into this problem. Wenn die Zeit des Herrn die Zeit von Lot gewesen, die Zeit von Saul gewesen wäre, dann wäre die Zeit nicht ein Problem gewesen für König Saul. Mm. Si le temps de l'Éternel aurait été le temps du roi Saül, Saül n'aurait pas eu le problème qu'il a eu. In verse 9, you can see that Paul is the King Saul made the sacrifice that he was not supposed to make because he was so much in haste. Ihr seht in Vers 9, dass König Saul dieses Brandopfer gemacht hat, was er eigentlich hätte nicht machen sollen, aber weil er unter Zeitdruck war. Sei nicht unter Zeitdruck. Mm. On peut voir dans verset 9 que le roi Saül a fait un sacrifice qu'il n'aurait pas dû faire parce qu'il était pressé. Verse 10, and it came to pass that as soon as he had made an end of offering the burnt offering, behold, Samuel came. Praise the Lord. Amen. And Saul went out to meet him as if nothing happened, that he might salute him. Verse 11, and Samuel said, what hast thou done? And Saul said, because I saw that the people were scattered. You can see the pointing fingers. Siehst wie mit dem wie die Schuldzuweisungen, wie die Schuld von dem Sektor. Who is it? Is it not the king? Geschoben wird. Et on peut voir dans verset 11 que quand Samuel est arrivé, que Saül a répondu que parce qu'il a vu que les gens étaient en train de se disperser, c'est pour ça qu'il a fait ce sacrifice. Et on peut voir qu'il n'a pas cherché la faute chez lui-même, mais il a commencé à chercher la faute chez d'autres personnes, donc il a commencé à pointer du doigt. Don't allow anything outside to control you. Lass nicht zu, dass irgendwas da draußen nicht kontrolliert. Mais on ne doit jamais permettre que quelque chose de l'extérieur nous contrôle. What they are saying, how they are discussing, how they are joining together, how they are making meetings, how they are reporting you one from one place to another. Don't allow that to be an issue before you. Wie Leute über dich reden, wie sie über dich spekulieren, was sie über dich erzählen, lass nicht zu, dass das dich kontrolliert. Ouais, donc, les choses que les gens disent ou les rapports que tu vois, tout ça ne doit pas t'influencer. La seule chose que ça va t'influencer, c'est l'Éternel, rien d'autre. You know, here King Saul said he saw some, he saw people. What do you see? König Saul hat gesagt, er hat Leute gesehen, auf Leute geschaut. Was siehst du? Ici on peut voir que le roi Saül a vu des gens. Mais qu'est-ce que toi tu vois aujourd'hui? Qu'est-ce qui va t'influencer? A lot we see parents, a lot we see age, a lot we see time. You better see Christ. Viele sehen Eltern, viele sehen Zeit. Schau lieber auf Jesus Christus. Beaucoup vont dire qu'ils voient le temps, qu'ils voient leur famille, leurs parents. Mais la seule chose qu'ils doivent voir, c'est l'éternel. He said, because I saw the people were scattered from me, and that thou cometh not within the days appointed. You are also, I also blame you. You did not come on time. You know, they blame pastors. You know, correcting them openly, they will blame me. Saul versucht hat, die Schuld Samuel unter die Schuhe zu schieben. Nach dem Motto, ja, du bist doch zu spät gekommen. Wärst du mal rechtzeitig gekommen, hätte ich das ja hätte ich auch gewartet. Aber genauso machen das auch heute, Leute heutzutage, dass sie dann halt die Schuld beim Pastor suchen oder bei anderen Menschen suchen, um ihre fleischlichen Entscheidungen zu rechtfertigen. Saül a même cherché la faute chez Samuel. Il a dit que c'est ta faute parce que tu n'es pas venu à temps. Et c'est la même chose qu'on fait aujourd'hui. Beaucoup de gens vont dire que c'est la faute du pasteur ou la faute d'un frère, de tel frère ou telle sœur, au lieu de chercher la faute chez soi-même. Praise the Lord. Amen. And that the Philistines gathered themselves together in Michmash. Therefore said I, the Philistines will come down now upon me to Giga, and I have not made supplication unto the Lord. I forced myself, therefore, and offer a burnt offering. He forced himself to disobey God. Er hat sich gezwungen, den Herrn zu missachten. Ja, on peut voir qu'il s'est forcé à désobéir à l'Éternel. Praise the Lord. In verse 13, and Samuel said unto Saul, thou hast done foolishly. You know, Samuel did not even hide it. You have done foolishly. Are you getting? Samuel was angry. Und Samuel hatte nicht durch die Blume ihn versucht, irgendwie auf nette Weise zurechtzuweisen. Er hat ganz klar gesagt, das war sinnlos, das war dumm, das war nicht von Christus. Du hast töricht gehandelt. On peut voir que Samuel était fâché en Christ et lui a même dit qu'il a agi comme un insensé. You know, if I say such thing to somebody today, they will say, yeah, pastor is too honorable, somebody is foolish. But you know, here he said, you know, this man was not saying it polite. He was angry, really angry. The Bible did not say don't be angry. Paul was angry. He called the Galatians foolish Galatians. Und Jesus was angry. He went to the synagogue and beat all of them out. Praise the Lord. Heute würden Leute wundern, wenn ich sagen würde, dass jemand sich töricht gehandelt hat oder dumm gehandelt hat, aber das sagt Samuel hier, weil er das mit der Wut des Herrn sagt. Genauso wie auch Paulus durch die Wut des Herrn gesagt hat, ihr dummen Galater, weshalb lasst ihr euch immer wieder verführen durch fremde Lehren? Oder genauso auch wie Jesus die Leute aus der Synagoge rausgejagt hat, als sie versucht haben, seinen Tempel in einen Marktplatz umzuwandeln. On peut voir ici que Samuel était en colère, mais il avait la colère de l'Éternel. C'est pour ça qu'il a pu appeler le roi Saül insensé, tout comme Paul, par exemple, a appelé aussi les Galatiens. Les Galatiens insensés, ou alors même Jésus-Christ lui-même, il a même chassé les gens de la synagogue. Praise the Lord. Thou hast not kept the commandment of the Lord your God, which he commanded thee. For now would the Lord have established your kingdom upon Israel forever. But now the kingdom shall not continue. The Lord hath sought him a man after his own heart. Praise the Lord. Hallelujah. A man after his own heart. And the Lord hath commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee, because you reject the message. Weil du die Botschaft verweigert hast, deswegen wurde dir dieser Titel entnommen. Et puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de chercher un homme qui correspond à ses désirs et de l'établir chef de son peuple, parce qu'il a désobéi à l'Éternel. You know, there's no difference between my message here and the message the Lord gave to King Saul here. The message that King Saul rejected, ignored, and did his own thing. So also, if I preach to you and you reject it, you ignore it and go and do your own thing, you see the repercussion. Und es gibt keinen Unterschied zwischen dem, was ich hier in dieser Gemeinde predige, im Sinne von, dass man, dass wenn ihr dagegen geht, dass es eine Konsequenz haben wird für euch. Genauso wie es auch hier, dass König Saul gegen die gegen den gegen das Wort des Herrn, was durch Samuel gekommen ist, gegangen ist, hatte hier eine Konsequenz. On peut, le message que je prêche ici n'est pas différent au message que l'Éternel avait demandé au roi Saül. Donc, si vous entendez quelque chose ici et vous agissez consciemment contre la parole de Dieu, vous aurez face aux conséquences. Please learn to repent. Lernt bitte Buße zu tun. On a vraiment apprendre à se repentir. Amen. In 1 Timothy 5, verse 20. Quickly go there, please. 1 Timothy 5, verset 20. 1 Timothy 5, verse 20. Who will help us to read here? Susie says. Welche sündigen Weise zurecht, vor allem, damit sich auch die anderen fürchten. Praise the Lord. Hallelujah. He said, them that sin rebuke before all, that others also may fear. Amen. Amen. People, you know how he did it, when he did it, before our people. Mm. You are not different from King Saul. Go to 1 Samuel 15. Ceux qui ont péché, reprends-les devant tout, afin que cela inspire de la crainte aux autres. On va rester dans 1 Timothée. Non. 1 Samuel ou 1 Timothée? 1 Samuel 15, next one. 1 Samuel 15. From 18, verse 18. 1 Samuel 15, verse 18. This time, please. The first was 1 Timothée. Now 1 Samuel 18. The first one, 1 Timothy, you get it there. Yeah. 1 Timothy 5, verse 20. Mm-hmm. Also hier lesen wir, wie in 1 Timotheus haben wir eben gelesen, dass man öffentlich zurechtweisen soll. Aber die Leute, die zurechtgewiesen werden, diesem Fleisch auffassen werden, wird das nicht gefallen. Sie wollen lieber im Privaten zurechtgewiesen werden, damit es keiner erfährt, damit es keiner sieht. Es geht ihnen um die Art und Weise, aber nicht um das, was gesagt wurde. On peut voir dans 1 Timothée 5, 20 que on doit corriger les gens publiquement afin que ça soit aussi comment on dit, non, que ça soit public, la méthode comme ça les gens soient aussi avertis. Et maintenant on va lire 1 Samuel 15 verset 18. Praise the Lord. 1 Samuel 15 verse from verse 18 to 30, but we will not read all that. We just pick and choose what we are to read. Amen. Because of time. And the Lord sent thee on a journey. As Samuel is speaking to King Saul here. Samuel spricht hier zu König Saul. Et là, ici c'est Samuel qui parle au roi Saül. He said, go and destroy the sinners, the Amalekites. And fight against them until they be consumed. The sinners. Praise the Lord. Hallelujah. You can see the Lord never called his own people sinners. Ihr seht, dass der Herr sein eigenes Volk niemals Sünder nennt. Ici on peut voir que l'Éternel n'appelle jamais son propre peuple des païens. Amen. What is different between you and them? Was ist der Unterschied zwischen ihnen und dir? Es ist das Blut, dass du an Jesus Christus glaubst. La différence entre toi et eux, c'est que tu crois en Jésus Christ. C'est le sang de Jésus Christ. Amen. The difference is that you believe Christ. You depend on Christ. Dass du dich auf das on his finished work. Auf sein fertiges Werk. That's the difference between you and them. Most of the things they do, you still do them. But the difference is that the law paid the price for you. La différence entre toi et eux, c'est que tu crois à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix. On fait peut-être les mêmes choses, mais ceux qui nous la différence entre eux et nous, c'est le sang de Jésus-Christ. In verse 19, it says, "Wherefore did then did thou not obey the voice of the law? But don't fly upon the spoil, and did evil in the sight of the Lord. And Saul said unto Samuel, Yea, I have obeyed the voice of the Lord, and have gone the way which the Lord sent me." It's always a liar. You can see, you tell somebody you are hiding something, you say, "I'm not hiding it." When you know that clean and clear, you are hiding it. Do the same thing here. King Saul, Samuel is telling somebody here. He's telling this man that you did not obey the voice of the Lord. And this man is saying, "I obey." Und Samuel sagt hier ganz klar, du hast eben nicht dem Herrn gehorcht, aber Saul versucht immer noch zu sagen, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht, aber wer liegt jetzt hier? On peut voir que Samuel dit au roi Saül qu'il a désobéi à l'Éternel, mais on peut voir que le roi Saül est en train de le contredire, or que c'est clair, on peut vraiment voir qu'il a désobéi à l'Éternel, mais il veut quand même dire qu'il n'a pas fait. Amen. Then verse 21 said, "But the people took of the spoil, sheep and of the people." It's always the people. It's always people made me do it. You don't know, some people blame it on Satan. Satan make me do it. Satan, we want to destroy everybody, but you allow him. Oder andere sagen, es ist der Satan, der mich dazu geführt hat. Aber der Satan will jeden zerstören, er will jeden packen. Aber du musst ihm die Befugnis dazu geben. Und on peut aussi voir que le roi Saül voulait encore dire que c'est la faute du peuple, c'est la faute des autres personnes. Tout comme nous, aujourd'hui, on va dire, ouais, c'est le diable qui m'a mené à faire ceci ou cela. Mais c'est jamais nous-mêmes. Donc on doit vraiment apprendre à accepter la correction et pas seulement chercher la faute chez d'autres personnes. Même chez le diable. Praise the Lord. Verse 21, it said, "But the people took the spoil, sheep and oxen, and chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord your God in Gilgal." You can see it. He's pointing. He's covering. He's pointing of fingers with something, with God. You see it there. You know, you disobey God. You cover it with our preaching there. I don't know if you are getting something. Und hier sehen wir, dass er missachtet Gott und versucht es mit etwas anderem halt wiederum abzudecken. Also, okay, ich habe ihn zwar nicht, ne, ganz gut, aber wenigstens etwas. Aber genauso tun wir es auch, wenn wir sagen, ich missachte Gott, aber wenigstens habe ich dort gepredigt oder wenigstens habe ich da Jesus erwähnt. Souvent, on fait pas la volonté de l'Éternel, mais on essaye de le couvrir avec quelque chose qu'on a fait en crise, par exemple. Par exemple, on va dans un endroit où on ne doit pas aller, mais on va dire, même si j'étais là-bas, j'ai quand même prêché la parole de Dieu. Et c'est la même chose que le roi Saül était en train de faire. Là. Il a dit que je n'ai pas fait ceci, mais j'ai quand même essayé de faire la volonté de l'Éternel. I do get something here. A lot we say, okay, he did, okay, somebody, we went there, but he's preaching. You disobey God, and you are saying you are obeying him. Mm-hmm. You cannot, you know, it's not done that way. Even in Old Testament. Mm-hmm. The same thing King Saul said here. He said, "We disobey God," because he said all those things, they are to kill them, those animals. Kill all of them. But he said they took them so that they use it for sacrifice for the Lord. You know, God will say, "Don't go there." That was even before you go. Let God's children know about it. Let them pray with you. Let them be part of it. But you know that the advice that will be coming from there, what the message that will be coming from there will prevent you from going. You keep it away. And when you are not there, you say you are preaching. Ja, und, you are not preaching. Und damit wir auch the Lord never accepts such things. Wirklich verstehen, was hier vorgeht. Na, also, preach yourself and not him. König Saul hat die Anweisung bekommen, alles zu töten, ne? Jegliches Vieh zu töten, was von diesem Land ist. Aber er hat einiges verschont und gesagt, okay, ich habe das Beste verschont, um es dem Herrn zu opfern. Aber die Anweisung war ja, alles zu töten, nicht nur einiges zu töten. Egal, was du mit dem Einigen machst, auch wenn du das Einige dem Herrn danach opferst, hast du dennoch nicht die Aufgabe bestanden. Ne? Und genauso ist es auch bei uns, dass wir dann anfangen zu sagen, okay, der Herr will zwar nicht, dass ich da hingebe, aber dann predige ich zu den Leuten. Dann macht es die Sache wieder gut, aber das funktioniert so nicht. Ne? Selbst in einer normalen Prüfung kannst du auch nicht sagen, okay, ich habe jetzt 1 plus 1, habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber ich habe dafür mit den Zeilen ein schönes Bild gemalt. Da wird der Lehrer trotzdem sagen, schönes Bild, aber Prüfung nicht bestanden. Du sollst diese Aufgabe lösen, nicht der andere. Bewachte l'ordre éternel était clair, enfin que Samuel avait dit à Saül qu'il devait tuer tous les bœufs, mais Saül a retenu quelques bœufs pour les sacrifier pour l'Éternel, mais l'ordre était clair, donc juste parce que tu as fait quelque chose pour l'Éternel, ça va pas couvrir le fait que tu as désobéi à l'Éternel. C'est la même chose qu'on fait aujourd'hui, tu vas peut-être pas partager les projets que tu as, parce que tu sais que si tu parles de ça à l'église ou alors avec tes frères et sœurs, tes frères et sœurs vont te dire que non, c'est pas l'endroit où tu dois aller, c'est pas ça de le faire. Mais quand tu vas arriver là-bas, tu vas maintenant dire ça à tes frères et sœurs, après tu vas dire que tu es en train de prêcher ou quoi que ce soit. Mais on peut pas dire que tu peux pas égaliser un mal fait avec une bonne chose. Amen. Mm-hmm. For those that we know, we say, okay, she traveled or he traveled. Somebody traveled. But there is preaching Christ. When the root is not Christ, the fruit can never be Christ. Ja, wenn die Wurzel nicht Christus ist, kann auch die Frucht nicht Christus sein. Egal wie du dann halt like you preach heaven or earth. Predigst dort oder machst dort für Christus, ist es dennoch nicht von Christus, weil die Wurzel nicht Christus ist. On doit être conscient que si la racine n'est pas Jésus-Christ, le fruit ne peut jamais être Jésus-Christ. Donc, si tu vas à un endroit ou si tu fais quelque chose et il ne s'agissait pas de Jésus-Christ au début, à la fin, il va jamais s'agir de Jésus-Christ. You know, people after disobeying the Lord, all they now say is, yeah, I was there preaching. The same thing the King Saul is saying there. Here, he said to sacrifice unto the Lord. Yes, we disobey him, but to sacrifice unto the Lord. Then look at what Samuel said. Und genauso wie es heute auch tun. Ich habe zwar den Herrn missachtet, aber wenigstens habe ich dort gepredigt. Ne? Das wieder als Rechtfertigung nehmen, um den Ungehorsam zu überdecken. Aber so funktioniert das nicht. Et c'est la même chose qu'on fait aujourd'hui. On va désobéir à l'Éternel, après on va dire qu'on était quand même là pour la gloire de Dieu. And Samuel said, how the Lord has great delight in burnt offering and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. For rebellion is as the sin of witchcraft. You are a witch if you keep on ignoring the message that is being preached here. Du bist eine Hexe, wenn du der Botschaft, die hier geprägt wird, die Botschaft von Christus, nicht gehorchst, wenn du sie immer wieder missachtest. Donc, tu es un sorcier ou une sorcière si tu désobéis à la parole que tu entends ici. Amen. Now, you know, our husband and wife, as a husband and wife, Christ joined us together to be one family. And you keep on disobeying the voice of Christ. Bible call you a witch. Und the Lord call you a witch. Was meinst du mit Husband and Wife? A husband and wife that we are here. Because of Christ Jesus. Not husband and wife naturally. Husband and wife, we are here. That we are husband and wife and you are taking decision and you are hiding it from the husband. Und weil wir ja hier verheiratet miteinander sind durch Christus, durch das Blut von Christus, und wenn wir in dieser Ehe, die wir in Christus haben, durch Christus haben, uns immer wieder gegen die Wahrheit stellen, so ungehorsam sind, dann betreiben wir damit Hexerei. C'est la Bible qui nous dit que nous sommes des sorciers ou des sorcières quand on fait des choses aux cachettes, parce que nous sommes mariés l'un à l'autre quand on, dans une église vivante. Quand on a, on est à travers Jésus-Christ, on est mariés l'un à l'autre. Et si aussi dans un mariage naturel, tu vas jamais cacher certaines choses à ton mari et les faire en cachette, parce que là, c'est la sorcellerie. Besides, you fight against the Lord. Tu comes king in him. Tu combats l'éternel. Rebellion. Tu te rebelles. And he says stubbornness is as iniquity. Stubborn, stubborn, a hardy heart. Widerspenstig sein, ein stures Herz haben, ist Abgötterei und Götzendienst. Et quand tu es têtu, quand tu es quand tu as un cœur endurci, c'est une rébellion contre l'Éternel. He says stubbornness is as iniquity. Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei, ist die Boshaftigkeit. You see something here, please. Amen. Stubbornness. A hardy heart. A hardy heart. Repentance heart. L'insoumission. Ok. Ein Herz, was keine Buße tun will. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. A heart that has been made up never to obey Christ. Ein Herz, was sich, dazu entschlossen hat, dem Herrn niemals zu gehorchen. Stubbornness. Sturheit. L'insoumission, un cœur qui a décidé de ne pas suivre l'Éternel, de ne pas croire à l'Éternel. No matter how Jesus tried to soften it, you just refuse. Egal wie sehr Jesus versucht es zu weich zu machen, das Herz. Du verweigerst es durch deine Sturheit. Parce qu'à travers ton insoumission, tu veux pas que tu permets pas à l'Éternel, tu permets pas à Jésus-Christ de d'adoucir ton cœur. Like the Pharisees. So the Pharisees. Comme les Pharisiens. Are you getting it? Mm. Jesus came because of them. The Jews. Ist wegen den Juden gekommen, wegen ihnen gekommen. Parce que Jésus-Christ est venu pour eux à la base, il est venu pour les Juifs. But their heart was so, their stubborn heart. Stubborn fly followed corpse to the grave. You know the meaning of that. A stubborn fly. If a fly is flying over a corpse, it's going to go into that grave with that fly, the fly is going to go into the grave with the dead. Eine sture Fliege, die immer wieder hinter dieser Leiche her ist und sogar mit dieser Leiche sich dann vergraben lässt. Und mit dieser Leiche sozusagen in den Tod geht, weil sie so stur ist und so hinter dieser Leiche her ist, dass sie selbst ihren eigenen Tod in Kauf nimmt dafür. On peut comparer à ça avec une mouche qui est tellement attirée par un cadavre qu'elle va se faire enterrer avec ce cadavre. Praise the Lord. Amen. Iniquity and idolatry. Then he said, idolatry means you make that very thing your God. Und das heißt, hier steht auch Götzendienst, das heißt, du vergötterst diese Sache. Amen. La désobéissance est aussi grave que le péché d'idolâtrie. Donc, Praise the Lord. Amen. Then because thou hast rejected the word of the Lord, he had also rejected thee from being king. Mm-hmm. Ah, praise the Lord. Amen. The voice of Christ is very important. Stimme von Christus ist sehr wichtig. Hack in onto it. An ihr festzuhalten. Donc, puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Mm-hmm. La voix de l'Éternel est très importante, donc on doit vraiment s'accrocher à sa voix. Don't wait for any other revelation when you are getting revelation from here already. Amen. Warte nicht auf irgendeine andere Offenbarung. The messenger is already a revelation to you. Wenn du schon Offenbarung durch die Botschaft bekommst, die hier donc, gepredigt wird. On n'a jamais attendre des révélations, si on reçoit déjà des révélations ici à travers le message. The message is coming from Christ. It is revelation. Believe it, the further revelation will come. Mm-hmm. Believe it and act on it. Glaube daran, arbeite damit und es wird noch mehr fruchten, es wird noch mehr Offenbarung mitzuspringen. Donc, crois à la parole que tu entends ici et Parce que c'est déjà une révélation. Et si tu crois déjà à ces révélations, il y a d'autres révélations qui vont s'accumuler. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. No, you know, if you just read, you can see King Saul, how he was so full of himself. Wenn wir das hier lesen, sehen wir, wie König Saul einfach voll von sich selbst war. On peut voir que le roi Saül était vraiment rempli de du soi. And you know, later he pretended to repent. Look at it, verse 24. And King Saul said unto Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and thy word, because I feared the people and obeyed their voice. Now therefore I pray thee, pardon my sin, and turn again with me, that I may worship the Lord. Turn again with me, so that the people will see that we are still one. Wir sehen hier, dass dann gesagt, ja okay, dann kannst du mir eben vergeben und mit mir zurückkehren, damit die Leute sehen, dass bei uns alles cool ist, und damit nicht jemand denkt, irgendwas ist passiert, oder damit ich nicht schon wieder blöd dastehe. Es geht wieder um ihn selbst. On peut voir dans le verset 24 que pour le roi Saül, il s'agit seulement de lui. J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes instructions, parce que j'ai eu peur de mécontenter mes soldats et j'ai cédé à leur demande. À présent, je t'en prie, pardonne ma faute et reviens avec moi pour que je me prosterne devant l'Éternel. Donc on peut voir que pour le roi Saül, il s'agit seulement de sa personne. Parce que c'est pour ça qu'il a dit à Samuel de se retourner avec lui, afin que ses soldats, le monde et aussi l'Éternel peuvent voir qu'ils sont encore un, qui marchent encore ensemble. Praise the Lord. Hallelujah. 26, please. Verset 26. And Samuel said unto Saul, I will not return with thee, for thou hast rejected the word of the Lord, and the Lord hath rejected thee from being king over Israel. And as Samuel turned about to go away, he lay hold upon the shirt of his mantle, and it rent. And Samuel said unto him, the Lord hath rent the kingdom of Israel from this day, and hath given it to a neighbor of thine that is better than thou. And also the strength of Israel will not lie nor repent, for he is not a man that he should repent. Then verse 30, very interesting. Verse 30. Verse 30. Then he said, I have sinned, yet no honor me now. I pray thee before the elders. King Saul is the one speaking here in verse 30. Honor me. It's all about him. Do you see it? Honor me. I don't want people to see that, don't rebuke me openly. Let it be between you and me. Let honor me before the people. I want the people to respect me. But what about the Lord? They should respect the Lord. Are you getting it? Praise the Lord. You never respect the Lord, but you want people to respect you. Du respektierst nicht den Herrn, du willst, dass Leute dich respektieren. Du suchst nach der Ehre der Menschen, aber die Ehre des Herrn ist dir egal. Deswegen ist dir egal, ob du ihnen gehorchst oder nicht gehorchst, aber du willst den Leuten gefallen. Toi, tu veux toujours plaire aux êtres humains et pas à l'Éternel. On peut voir que pour le roi Saül, il s'agit seulement de sa personne, parce qu'il voulait qu'il soit honoré aussi. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord wants us to be after repentance. Repentance. Let it come from your heart, not from your lips. Von Herz, nicht von Lippen. Ouais, l'Éternel veut qu'on se repentisse, mais cet acte doit venir de nos cœurs, pas seulement de nos bouches. You know, when I know that your repentance is not from your heart, when you are pointing fingers, when you are saying Abba, there should be no Abba. There should be no any command. There's no. Just repent and just let it be Christ alone. Let it be between you and Christ, and not people in between. Ich erkenne auch, die Buße wirklich wahrhaftig ist, wenn nicht mit schon wieder Schuldzuweisungen passieren, wenn nicht wieder Ausreden versucht werden reinzubringen, wenn nicht immer wieder dieses Aber kommt. Das zeigt mir, dass die Buße nicht wahrhaftig ist und dass man nicht verstanden hat, was das Problem ist. La manière dont je vois si vous quand si votre repentance vient seulement de vos lettres, de vos lèvres ou de vos cœurs, c'est quand on vous corrige et vous commencez à contredire. Il y a une différence si tu acceptes seulement la correction ou tu commences à pointer du doigt à d'autres personnes ou alors à chercher des excuses. Là, on peut remarquer que cette repentance n'est pas sincère. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. The Lord loves repentance. L'Éternel aime. Sorry. Der Herr liebt Belehrung, Zurechtweisung. Nee, Buße, ja. Ouais. L'Éternel aime la repentance. David, on the other hand, if you look at it, David, the Lord called him a man after my own heart. In 2 Samuel 12, if you read from 1 to 14, he made mistake, he sinned. The Lord said, you despise me. The Lord sent Nathan to him. He did not point finger to that woman. And said, that woman was naked before me. She is her fault. Why should she do such a thing? Why should she be bathing outside? Are you getting it? Why should she wear something that is so short that I can see the nyash? I can see everything. Are you getting it? Why is everything showing? I can see everything. Why? David did not blame that woman for anything. He accepted the blame. Und in 2. Samuel wiederum eine andere Situation, wo wir sehen, dass David, der ja auch ein Mensch nach dem Herzen Gottes genannt wird, er hat Schreckliches getan, aber er hat die Schuld nicht versucht, jemanden anderen unter die Schuhe in die Schuhe zu schieren. Ich sage, ja, weil die Frau eben nackt war, deswegen habe ich sie halt, wollte ich halt mit ihr schlafen, habe sie eingeladen. Hätte ich sie nicht gesehen, hätte ich ja auch kein Interesse gehabt. Oder wieso muss sie überhaupt öffentlich baden? Hätte sie das nicht im Privaten machen können? Na, und das hat er eben nicht getan. Er hat die Schuld akzeptiert. Und genauso wie wir das heute tun sollten und nicht sagen sollen, ja, weil die Person halb nackt vor mir rumgelaufen ist und ich ihren Hintern sehen konnte, ja, deswegen musste ich sie halt vergewaltigen. Ist dann halt einfach so. Nee, sondern dass man halt zu der Tat, die man getan hat, steht und Buße tut. David, par exemple, il a aussi fait des choses graves, mais il n'a pas cherché la faute chez une autre personne. Il n'a pas dit, ouais, c'est la faute de la femme, pourquoi elle devait aussi s'habiller de cette manière ou alors se baigner afin que tout le monde peut le voir et tout. Non, il a accepté sa faute, c'est pour ça qu'il était toujours un homme selon le cœur de Dieu. Go to second Samuel. Let's just go to a little place there before we go further. Second Samuel. 2 Samuel 12. David and Bathsheba. David und Bathsheba. David et Bathsheba. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You can see there was cover up. There was evil killed Uriah, the husband. But look at verse 9. Wherefore had thou despised the commandment of the Lord? Are you getting it? He said, but you and the Lord, whatever you are doing, you are not doing it to this church. You are not even punishing us. You are not doing, you know, it's between you and Christ. Und es war hier ein geplantes Verbrechen sozusagen, ne? Dass er hat Leute getötet, er hat Dinge versucht zu vertuschen und das alles hat er aber gegen den Herrn getan, nicht gegen Menschen. Und genauso auch hier in der Gemeinde, dass wir tun das nicht Menschen an, sondern Christus. On doit savoir que chaque tort qu'on fait, on ne fait pas à l'Église ou à certaines personnes dans l'Église, on le fait toujours envers l'Éternel. Et c'est la même chose qu'on peut voir ici dans 2 Samuel, 2 Samuel 12, verset 9. Praise the Lord. Hallelujah. You can see the judgment of the Lord. Ihr seht das Urteil des Herrn hier. On peut voir le jugement de l'Éternel. There was some time ago I preached this message to a man that look at what King Saul did, look at what David did. He said, hey, how will David do such a thing? He said, God is wicked. Why will he even listen? Why did he not just finish David and kill David for taking somebody's wife, kill that person? And you still call that man there with me, God is not good there. You can see that his ways. He always wants to see, he loves humility so much. Somebody that will humble. And it's not what man, not what man call humility, but what he call humility. Amen. Und ich habe auch mal einem Mann diese Situation erklärt und gegenübergestellt mit König Saul und König David. Und dieser Mann, dem ich das erzählt habe, der war halt voll schockiert. Er hat gesagt, ja, wie kann denn Gott sowas zulassen, sowas tolerieren und ihm überhaupt noch zulassen, in seine Position zu hören. Er weiß, er hat doch ganz genau gesehen, was passiert ist. David ist böse, er muss bestraft werden, er muss getötet werden, er muss weggesperrt werden für das, was er getan hat. Aber Gott sieht das Herz der Menschen, er sieht die Buße dahinter, dahinter oder die eben nicht dahinter ist. Ja, il y a quelques temps, j'ai parlé de l'histoire de David à un homme et je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Mais cette personne a dit pourquoi l'Éternel n'a pas directement tué David, parce que c'était quelqu'un de mauvais. Il a pris la femme de quelqu'un, normalement il doit être puni. Mais il n'a pas compris que l'Éternel voit nos cœurs et il n'a pas compris que David s'est vraiment repenti. C'est pour ça que Dieu a été lui a pardonné, parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Mais quand ta repentance est vraiment sincère, elle vient vraiment de ton cœur. You know, you and your neighbor, for example, your neighbor, you know, your sin might be more bigger than that of your neighbor, but because of the Lord, because of His mercy, because of how. Are you getting it? Mm-hmm. How you submit to Him and believe Him and obey His voice. Do you understand? Mm-hmm. And the Lord, He said, this is a man after my own heart. And, but not your neighbor. That maybe this year, what man causing, what he always commit is so little. It might be so little. But it's not little before the Lord. Und du, der Nächste beispielsweise, du kannst, du tust eine Sünde, die, richtig, die für die Welt sehr groß ist und die andere für seine kleinere, aber dennoch geht es dir mit dem Herrn gut. Du hast Frieden mit dem Herrn, weil du seine Gnade akzeptierst, weil du seine Liebe akzeptierst, weil du dich unter dieser Gnade auch demütigst, ne, und akzeptierst, dass es nicht um deine Werke geht, sondern um die Werke von Christus. Du tust Buße. Aber dieser andere Mensch, er tut es nicht. Er ist stolz und sagt sogar vielleicht so noch, ja, aber wenigstens mache ich nicht so krasse Sachen, schlimme Sachen wie jemand anderes. Und das ist halt dieser Unterschied, die Gnade des Herrn, die man angenommen hat und nach der man daraufhin auch dann Buße tut, weil man diese Gnade verstanden hat. Donc toi et ton prochain, par exemple, vous pouvez faire tous les deux commettre un péché. Ton péché peut être plus grand que le sien, ou plus grave même pour le monde, mais l'Éternel va te pardonner parce que ta repentance est vraiment sincère, parce que l'Éternel voit toujours nos cœurs. Lui, pour lui, il s'agit vraiment d'une repentance honnête et sincère, pas de ce que le monde va dire ou quoi que ce soit. Praise the Lord. Hallelujah. For wherefore hast thou despised the commandment of the Lord, and do evil in his sight, Thou hast killed Uriah the Hittite with thy sword, and hast taken his wife to be your wife, and hast slain him with the sword of the children of Ammon. You see something there. Then in verse 8, look at verse 8. Look at what the Lord said to David. Hört euch an, was der Herr zu David sagt. On peut voir ce que l'Éternel a dit à David ici. He said, And I gave thee your master's house and your master's wives into your bosom. I gave thee the house of Israel and of Judah. And if that had been too little, I would moreover have given unto thee such and such things. If what you have is too little, you are not satisfied with what you have come to me. I am the one to give them to you, and not you going to take them by yourself. Und er hat auch zu ihm gesagt, denn das, was zu wenig war, wenn es zu wenig gewesen, also wenn es zu wenig gewesen, hättest du auch zu mir kommen können. Ich hätte dir mehr gegeben, anstatt dass du dir auf diese Art und Weise selbst erholst, dass du es überhaupt selbst holst, bevor du erst Rücksprache mit mir hältst. Je t'ai livré la maison de ton Seigneur Saül. J'ai mis les femmes de ton Seigneur dans tes bras et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et si cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Donc on peut voir que L'Éternel veut dans nous qu'on va vers lui avec nos désirs, avec nos envies. Parce qu'il peut tout nous donner, mais la manière dont on ne doit pas l'obtenir, c'est de le faire de notre propre manière. Ça, c'est un problème. Praise the Lord. Hallelujah. David accepted the blame. David hat diese Schuld akzeptiert. David a accepté, enfin, il a reconnu son tort. Praise the Lord. Alleluia. Look at verse 13. And David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also hath put away your sin. Thou shalt not die. Praise the Lord. Alleluia. I have sinned against the Lord. Do you see there? Mm. Not about the people, about the woman. She was naked. It's not my fault. You can see it. Everybody will be moved. Your belly will be moved. Mentally will move in your stomach. When you see somebody naked, are you getting it? Mm. Praise the Lord. No. The Lord should be the one that moves us. And not people nakedness. Er hat nicht versucht, es zu rechtfertigen mit der Nacktheit von Bathsheba oder der Unachtsamkeit ihres Mannes, zu sagen, okay, ihr Mann hätte besser auf sie aufpassen sollen. Also nein, er hat es akzeptiert. Und genauso sollten wir auch nicht zulassen, dass die Nacktheit von Menschen uns bewegt oder uns zu Taten führt, sondern Jesus Christus, derjenige, der uns leitet und der uns führt, das ist der Heilige Geist und nicht Menschen oder ihre Nacktheit. Mm-hmm. David a dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. On peut voir que le péché qu'on fait ou que David a fait était contre l'Éternel, pas contre le monde. Il n'a pas non plus cherché à pointer du doigt sur d'autres personnes. Ou le mari aurait dû prendre soin de sa femme ou elle n'aurait pas dû se baigner là où elle a pris son bain. Donc il s'agit toujours d'être conscient quand on fait du tort, quand on commet des péchés, on le fait toujours contre l'Éternel. Et on ne doit jamais se laisser influencer par les choses qui sont pas d'éternel. Donc qu'une femme soit nue ou quoi que ce soit, ça ne va jamais te t'amener à l'adultère. Tu dois toujours te concentrer sur l'Éternel et c'est lui qui va te diriger et te garder sur le droit chemin. Praise the Lord. Alleluia. I've heard it a lot, the Muslims, all these people, all these, they travel and they go to sea, they see women, all these European, they are naked. You know, they just wear only bikini. Well, is it not bikini you call it? they wear only just a pant. They open their body, and these people, they always take them, rape them, and kill them, because they are moved. You will be moved when if you are under Satan. Mm. But if you are under Christ, you pray yourself to not see those things as evil, as the Lord call it. Mm. You will not even, it will be shit before you. Mm. Und auch in den Medien sehen wir das oft, ne, oder haben wir es schon öfters gehört, wie beispielsweise Flüchtlinge aus anderen Ländern, besonders aus islamischen Ländern, die eigentlich daran gewöhnt sind, dass Frauen komplett umhüllt sind, hier dann in Europa sind und nicht darauf klarkommen, dass Frauen halt sehr leicht bekleidet sind und daraufhin sich von ihren Augen und von ihren Trieben leiten lassen und dann diese Frauen vergewaltigen und töten, weil sie halt unter der Leitung des Satans sind und sie dann natürlich auch die Werke des Satans vollbringen. Ne? Et souvent dans les infos, ouais, même il y a 2-3 ans, je pense, il y a eu des abus sexuels ou même des viols commis par des réfugiés qui venaient des pays musulmans, islamiques, parce que les femmes ici s'habillent d'une manière un peu plus légère, donc ils n'étaient pas habitués à voir des femmes en mini-jupe ou des trucs comme ça, donc, et ça les a poussés à les violer ou quoi que ce soit. Mais et ils vont dire que c'est les femmes qui les ont poussées à faire ces actes. Mais or que si tu es conscient du Christ en toi, et si le Christ te guide, tu vas voir même que tu auras même pitié avec ces femmes. Tu vas te dire que tu vas même être dégoûté par ces femmes, parce que tu vas dire qu'ils ne marchent pas selon l'Éternel, et ça ne va pas te pousser à les violer ou quoi que ce soit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, some are blaming the man that killed the lady. And say, why should you? The other are blaming the woman that was naked. Amen. Mm. You see, you know, they are not. If you belong to Satan, Satan will do his job. Und natürlich entstehen zwei Parteien. Eine Partei, die sagt, okay, dass die Frau hätte vielleicht anstatt einen Gürtel als Rock anzuziehen, einen richtigen Rock vielleicht anziehen sollen. Und die anderen sagen, ja, aber der Mann, der muss sich zusammenreißen, der kann nicht einfach Leute anfassen oder Leute angrapschen, wie er lustig ist. Aber beides ist halt vom Teufel geleitet und auch nochmal von eben, weil wir halt eben Kinder Gottes sind, vom Heiligen Geist geleitet sind, werden wir halt den Geist hinter so welchen Dingen direkt erkennen und nicht davon uns angezogen fühlen, sondern uns eher davor ekeln, weil wir den Teufel da sehen und auch riechen in dieser Nacktheit, in dieser Blöße, die dieser Mensch da vor sich präsentiert, um Leute eigentlich einzuladen, vielleicht. Si on est vraiment des enfants de Dieu, si on est guidé par le Saint-Esprit, on va reconnaître que les deux sont fautifs. La personne qui s'habille de manière légère, consciemment pour provoquer quelqu'un, pour attirer les hommes, quoi que ce soit, aussi l'homme qui va violer la personne. Praise the Lord. Hallelujah. So now we want to start our message for today. Genau. Trust. Und jetzt geht es weiter mit der eigentlichen Botschaft von heute, Vertrauen. Das Thema Belehrung ist jetzt erstmal zu dem Punkt abgeschlossen. Jetzt geht es mit Vertrauen weiter. Amen. Amen. On commence avec notre message, où il s'agit de la confiance. I want to ask you a question. Ich möchte euch eine Frage stellen. Je vais vous poser une question. Do we want the truth or not? Möchten wir die Wahrheit oder nicht? Est-ce qu'on veut la vérité ou pas? Amen. Amen. Do we want the truth or not? Wollen wir die Wahrheit oder nicht? Est-ce qu'on veut la vérité ou pas? Because it is a matter of time. You are going to be offended. Denn es ist eine Frage der Zeit, bis die Wahrheit dir Anschluss geben wird. Parce que c'est une question de temps jusqu'à quand la vérité va t'offenser. The truth is very painful to the flesh. Die Wahrheit ist schmerzhaft für das Fleisch. La vérité vraiment fait mal à la chair. Amen. Amen. And that is why Jesus said, "My Father, if my Father did not bring them, they cannot stay."